Hey there, fellas. You know that 9 out of 10 ladies prefer the athletic man? Why stay on the sidelines when the new Sport Boost line of plasmids can turn you into the jock you always wanted to be? Come and visit us at the MedFast for a free 2-hour trial. You'll appreciate the difference. She will too. A rapture reminder. Wanting an item from the service is forgivable. Buying or smuggling one into rapture is not. Stay on the level and out of trouble. What's the matter, Frank? It's this thinning hair, Jim. Every day there's less and less. You know, the problem's not in your hair. It's in your jeans. Hey, I don't go in for all that splicing stuff. My buddy says it's not safe. Shows you what your buddy knows. Go over to Genetic Horizons for a trial of fresh hair. Fresh hair is not only gives you a full head of thick hair, but it's 100% safe. Full head of hair? And 100% safe? Maybe it's time for me to get a little fresh hair. A rapture reminder. The bottom of the ocean is our home, but it can also be a dangerous place. Any leak is a bad leak. Report any unexplained water promptly to the Central Council. Hab heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hat einen ziemlichen Knacks, genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass Ryan dagegen wie ein kleiner Zeitungsjunge aussehen wird. Sie braucht nur noch ein paar Zutaten, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und einen Freund, der auf sie aufpasst. Fontaine wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Splicer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spien Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Die guten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugute kommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre, jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonagh, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Garten Eden. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle 2 Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonagh gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, der ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam, Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine-Fischeries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Mascha, Liebling. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns in Zweiting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Alles klar. Der Code lautet 9332. Du kannst ihn für deine Zellentür benutzen, wenn du willst, aber denk dran. Sobald du diese Zelle verlässt, gehörst du Fontaine. Du gehst nur von einem Gefängnis in ein anderes. Tu, was du willst, nur mach dir nichts vor. Denk nicht, du würdest dadurch die Freiheit erlangen. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G. meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Am Anfang war es so schön einfach. Mit Fontaines Mini-U-Boot zweimal die Woche nach oben ein paar feine Sachen einladen, die es in Rapture nicht gibt. Naja, Rindfleisch, Tabak, eben die kleinen Extras. Aber jetzt haben Ryan und seinesgleichen Schmuggel plötzlich zum Kapitalverbrechen erklärt. Zum Kapitalverbrechen. Er sagt, jeder Kontakt mit der Oberfläche könnte das Ende der Stadt bedeuten. Bald ist der einzige Unterschied zwischen hier und oben, dass man oben die Fenster aufmachen kann. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wend sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitternacht abgeholt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 5380. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotyp-Mononukleotid-Sequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen, aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Ah! Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Splicer! Ich kann dich nicht so nackt da draußen rumlaufen lassen. Ich schicke dir meine eigene Waffe. Findest sie in der nächsten Rohrpost. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Du hast die Forschungskamera? Gut. Dann geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Lass uns schleunigst hier verschwinden. Hört sich nach Ärger an. Ich versuche zu helfen. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst. Raus da. Wir treffen uns woanders wieder. Raus hier. Mach, dass du rauskommst. Ab nach Arcadia. Herrgott nochmal. Ich habe meine Frau bei unserem ersten Rendezvous hierher gebracht. Hältst mich wahrscheinlich für einen Spinner. Begib mit einer feinen jungen Dame an einen so trostlosen Ort. Aber du kennst meine Moira nicht. Schenk ihr eine Perlenkette und ein Seidenkleidchen und tanzt sie mit dir. Aber wenn du ihr eine Buddel rumschenkst und ein Seemannslied singst, dann säuft sie jeden Piraten unter den Tisch. Eine gute Nachricht. Ich konnte einen der Schlägertypen von Peach aufspüren. Und stell dir vor, der Kerl hatte deine Pistole bei sich. Ich schick sie dir mit der nächsten Rohrpost. Hört sich so an, als würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Kannst du meine Familie im U-Boot hören? Geben sie irgendeinen Laut von sich? Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Sie sind überall. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Ich glaube, ich kann einen von den Robotern übernehmen, aber mehr schaffe ich nicht. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. Du hast es geschafft! Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Das U-Boot! Bleib! Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Ich bin direkt vor dem U-Boot, Doc. Aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, bevor er dir den Bauch aufschlitzt. Hier ist ein Geschenk für das Luder, mein Freund. Am besten verpasst du es ihr zwischen die Augen. Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du nur als Tourist hier? Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Niemand kommt bewaffnet in meine Bude rein. Leg all deine Waffen auf das Förderband, dann lass ich dich rein. Tja, ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Und denk daran, mein Freund, wenn's hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Abgemacht ist abgemacht. Ich habe dir was Feines zum Jetposter geschickt. Es wartet in der Rohrpost auf dich. Ich hab schon lang nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Man kriegt sie echt gut in den Griff, wenn man sie richtig erforscht. Komm rein und zeig mir deine Schnappschüsse. Gut, du hast die Kamera. Jetzt mach mir ein paar Fotos von den Spinnenspleißern. Die brauche ich für meine Forschungen. Brauchst gar nicht anzutanzen, ohne. Halt durch! Ich schick dir ein Wahnsinnsding, das rettet dir den Arsch. Bilder! Ich brauch Bilder von diesen Spleißern! Ich will dich hier erst wiedersehen, wenn du die Bilder hast oder sie dich in Einzelteile zerlegt haben. Also, Abmarsch! Atlas sagt, du hättest die Kamera. Ich dachte schon beinahe, die hätten dich erwischt und ihren kompletten Lifting verpasst. Okay, hör zu. Ich will von hier verschwinden, aber bei den ganzen Typen hier stehen meine Chancen nicht allzu gut. Du besorgst mir genug Informationen über die Splicer da draußen und dafür bringe ich dich in die Fischfabrik. Mit deiner Hilfe haben wir beide vielleicht eine Chance. Solltest du nicht eigentlich ein paar Fotos machen? Schieß jetzt auf der Stelle ein paar Bilder. Komm nicht ohne meine Bilder zurück. Ich lass dich erst rein, wenn du meine Fotos hast. Geht ganz schön zur Sache da draußen, was? Ich würde dir ja gern helfen, aber das wäre nicht fair. Es sei denn, du tust mir auch einen Gefallen. Was hältst du von dem Handel? Du besorgst mir ein paar scharfe Minen mit Annäherungszünder und wirfst sie in die Rohrpost bei Jet Postal. Im Gegenzug werde ich dir auch was Hübsches zukommen lassen. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf dem Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Außer nur tatenlos zuzusehen, wie er stirbt. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Du schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Du kannst nicht aussteigen. Fontaine wird dich finden. Scheiß auf Fontaine. Na, wart mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot. Na, wart mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot. Scheiß auf Fontaine. Wer kann einer Dame einen Vorwurf machen, weil sie sich nach Abwechslung sehnt? Aber die Tage vergehen wie im Flug. Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Until nothing's left except a long decline! Meine Jugend! Meine Blüte! Ich werde sie zurück! Ich werde sie zurück! If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? Was krabbelt da in meinem Garten? Hier ist ein Geschenk für das Luder, mein Freund. Am besten verpasst du es ihr zwischen die Augen. Du erinnerst dich doch an diese Haken-Lady, die du gerade abgefertigt hast. Nun, es gibt noch einen ganzen Haufen von dieser Sorte. Welche, die von der Decke hängen, welche, die Bomben werfen und so weiter. Um die umzulegen, muss man wissen, wie man ihnen beikommt. Und dazu muss man sie studieren. Tja, tja, jede Wette, als dein Freund sich aus der Hölle davongemacht hat, hat er dem Teufel gesagt, er wäre gleich wieder da. Und der Teufel hat geantwortet, klar, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen ein Plätzchen frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine Asche ist, aber jetzt bist du hier und erledigst die Drecksarbeit für ihn. Ich schätze, das lässt Ryan als Penner dastehen und dich als... Und denk daran, mein Freund, wenn's hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Was ist das für eine Streiterei? Was recht ist, muss recht bleiben. Ich will mich an unsere Vereinbarung halten. Ich hab was für dich. Das hier bringt dich ins 13th News. An dem Apparat dort gibt's überteuert Filme zu kaufen. Aber vom Preis abgesehen, immer noch besser als nichts. Du wirst mir das Kerosin besorgen, das ich brauche. Und zwar jeden verdammten Tropfen. Und ich würde auch keine Siesta einlegen oder irgendwas. Besser, man ist nicht im Sumpf, wenn die Big Daddies munter werden. Ich hab schon lang nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Hey, Freund, lass mir einen Moment Zeit. Du bist gar nicht übel, wenn die Fäuste fliegen. Atlas hat dich schon angekündigt. Er hat gesagt, du willst eine Einladung. Nichts da, habe ich gesagt. Die Fischfabrik ist mein Revier. Aber ich kann ja mal eine Ausnahme machen. Will mal hoffen, dass du's wert bist. Geh rauf zur Hafenmeisterei. Unterwegs können wir uns näher kennenlernen. Atlas, er gehört uns! Uns! Halt durch! Ich schick dir ein Wahnsinnsding, das rettet dir den Arsch! Bilder! Ich brauch Bilder von diesen Splicern! Ich will dich hier erst wieder sehen, wenn du die Bilder hast oder sie dich in Einzelteile zerlegt haben. Also, Abmarsch! Dir ist schon der Film ausgegangen? Würde mich jedenfalls nicht wundern. Und ich bin mir sicher, dass du in der Gegend keinen mehr herkriegst, nicht für Geld und gute Worte. Ich möchte dir helfen, aber es wäre nicht fair, wenn du im Gegenzug nicht auch dem alten Peach helfen würdest. Wie wär's damit? Du treibst Kerosin auf und schickst es mir per Rohrpost, vom Postamt aus. Und ich wärme dir das Herz dafür mit einem schicken Präsent. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Das fing alles ganz simpel an. Mit Fontaines Mini-U-Boot zweimal die Woche nach oben, ein paar feine Sachen einladen, die es an einem abgelegenen Ort wie Rapture nicht gibt. Naja, Rindfleisch, Swingmusik, echten Tabak, eben die kleinen Extras. Aber jetzt haben Ryan und seinesgleichen Schmuggel plötzlich zum Kapitalverbrechen erklärt. Zum Kapitalverbrechen. Er sagt, jeder Kontakt mit der Oberfläche könnte das Ende der Stadt bedeuten. Bald ist der einzige Unterschied zwischen hier und oben, dass man oben die Fenster aufmachen kann.